Bad. Jo, Leute, was geht, ey? Wieso wurde ich gekickt hier vom Server? Das kann ich angehen, auf jeden Fall. Ey, das ist ja mal richtig scheiße, aber richtig. Heute ist das Telefon wieder am Start, Leute. Also heute ist eine Ausnahme. Ich hoffe, ihr seid alle zahlreich erschienen und macht noch ein bisschen Werbung. Denn Sir Khan und... MC Holmes. Yeah, fett gesagt, mein Bruder. Ja, wir beide Schipastis, wir werden heute telefonieren, auf jeden Fall. Ihr seid hier dabei. Und gib mir mal alle ein großes Sir Khan und Holmes. Come on, ich will alle sehen. Yeah, ich will alle sehen. Alle sehen, come on. Sir Khan und Holmes, jawohl. Mit einem Türken sitze ich hier, verdammte Scheiße. Ich sag ja, jeder sollte einen haben. Ja, Sir Khan wird S-E-R... K-A-N geschrieben, Leute, für alle, die total auf dem Dorf wohnen. Was soll der Scheiß? Ja, was soll der Scheiß? So, okay, alles klar. Habt ihr mein Intro vollständig gehört? Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich hoffe es, denn heute wird's richtig lustig. Ich sag euch, heute wird's richtig lustig. Aber richtig, verdammte Scheiße. So, wir werden jetzt mal gucken, was wir für einen Track haben. Jetzt erzählt euch Serkan erstmal noch eine Geschichte. Oh, Telefon, kleiner Moment. Hallo? Hallo? Hallo? Wer ist da? Der Schwabber. Hey, du Pisskopf, wieso fragst du mich nicht, bevor du anrufst? Ich weiß nicht, du sagst, Telefon ist wieder am Start. Hä? Ja. Bist du dumm oder was? Nein. Wieso? Doch. Nee. Tschüss dann, ne? Was? Tschüss. Ja, tschüss. So, okay, und jetzt werde ich die Nummer auf die Hotline stellen, damit ihr dann alle anrufen könnt. Ist ja nicht teuer, nur 12 Cent die Minute. Moment, also kleinen Moment. Ich hoffe, ihr rippt auch alle schön mit. Ja, und dann könnt ihr mich alle anrufen. Über die Hotline, die beim Gerian immer da am Start ist. So, Leute, alles klar. Da gibt's jetzt erstmal einen Track für euch. DJ! Für alle Kinder hier, die mal gerne was lernen wollen. Löwenzahn. Coast, West Coast, come on, come on. Push your shit back, check your eyes, baby. Come on. East Coast, killer. West Coast, killer. East Coast, killer. West Coast, killer. East Coast, killer. West Coast, killer. East Coast, killer. West Coast, killer. Yeah, 9 Cent die Sekunde.